Herrgott, muss diese verdammte Zeitmaschine einen solchen Lärm machen? Klar, Überwindung der Zeitbarriere. Woher kommt Dr. Famuse diesmal? Aus dem minus 20. Jahrhundert. Naja, 4000 Jahre. Ein ganz schöner Widerstand. Das sind ja alles noch Maschinen der ersten Generation. Ah, Herr Bauer. Schön, Sie zu sehen. Die Presse vergisst mich also nicht. Guten Tag, Professor. Das ist unser Volontär, August Schwarz. Freut mich. Wie geht es unserem Freund? Dr. Grauer Wolf. Grauer Wolf? Ist Stammeshäuptling geworden. Und säuft. Er hat mir eine ganze Ladung Hermelinfälle mitgegeben. Ich soll mit der nächsten Zeitmaschine 50 Kisten Whisky schicken. Das wird wieder ein Theater sein. Im Zollamt muss ich beweisen, dass Köln auch vor 4000 Jahren kein Ausland war, um die Einfuhrgenehmigung für die Fälle zu bekommen. Und das Finanzamt muss ich überzeugen, dass man eine Siedlung aus dem 20. Jahrhundert vor Christi steuerrechtlich nicht als Inland betrachten kann, um die Mehrwertsteuer für den Whisky zu sparen. Ich muss das aber für den guten Wolf tun. Er hat zwar seinen Medizinmännern beigebracht, so etwas wie Wacholder-Schnaps zu brennen. Das Zeug ist ziemlich stark. Es schmeckt aber scheußlich. Verzeihen Sie bitte, ich verstehe nicht ganz. Wer ist dieser Dr. Wolf? Dr. Grauer Wolf, mein Lieber. Das ist ein Bursche aus dem minus 20. Jahrhundert. Famuse hat ihn vor 20 Jahren von seiner ersten Expedition in die Vergangenheit mitgebracht und vor 5 Jahren zu seinem Stamm zurückgeschickt. Inzwischen hat er in Heidelberg und in Prag studiert. Ein wenig Medizin, ein wenig Maschinenbau und hat ein Philosophie-Doktorat gemacht. Und dieser Mensch soll jetzt mit den Wilden leben? Ein wissenschaftliches Experiment. Man wollte sehen, wie weit ein moderner, gebildeter Mann die Gurgewalden zivilisieren kann. Ist das wahr, Herr Dr. Famuse? Und hat das geklappt? Menschenskinder, ich habe jetzt keine Lust, darüber zu reden. Nächste Woche muss ich sowieso bei der Tagung der Urzeitgesellschaft darüber referieren. Ich mache euch einen Vorschlag. Wir gehen jetzt zu Fuß zu mir. Nach 3 Wochen im Urwald muss ich ein bisschen normale Luft mit Auspuffgasen schnappen. Im Institut können wir vom Tonband ein Interview mit dem Häuptling der Gurgewalden abhören. Wir befinden uns in der Siedlung des prägermanischen Stammes der Gurgewalden in der Gegend der heutigen Stadt Köln. Hier ist der Frühling des Jahres 1981 vor Christi. Die Siedlung besteht aus 21 primitiven Blockhäusern auf Pfählen. Das Haus des Häuptlings, das zugleich als Versammlungs- und Kulthaus dient, ist 3-mal so groß wie die anderen. Das große Vorderzimmer ist streng nach den alten Kultvorschriften eingerichtet. Von allen Wänden grinsen gruselige Masken. Neben einer mit Bärenfellen bedeckten Liege des Häuptlings steht das Stammestotem mit Raubtierzähnen und menschlichen Schädeln behängt. Wir sitzen im hinteren Gemach in der Privatwohnung des Häuptlings Dr. Grauer Wolf, die mit Standardmöbeln unseres 20. Jahrhunderts ausgestattet ist. Zu diesem Raum hat kein Mitglied des Stammes Zutritt, außer dem alten Fuchs, dem treuen Diener des Häuptlings, der mit ihm auch in unserer Zeit war. Mein Gastgeber bewirtet mich mit einem kalten Drink aus Wacholderbranntwein und Moosbeerensaft. Herr Dr. Grauer Wolf, Sie sind als einziger Mensch in der Weltgeschichte in 2 entfernten Kulturen zu Hause, der des 20. Jahrhunderts vor Christi und der des 20. nach Christi. Worin liegt Ihrer Meinung nach der Hauptunterschied in der geistigen Verfassung der Menschen beider Epochen? Ihr im plus 20. Jahrhundert schätzt nur die äußeren Erscheinungen der sogenannten Zivilisation. Der Sinn für geistige Werte, für einfache menschliche Tugenden, ist mit dem alten Griechenland untergegangen. Technik und Bequemlichkeit sind eure Götzen geworden. Anstatt der Seele entwickelt ihr Maschinen. Wir, Naturmenschen, sind mit unserer Umwelt vereint, mit unserem Wald, mit den Tieren, die unsere Brüder sind. Wir haben eine ungebrochene Verbindung zu unseren Ahnen. Unsere Menschlichkeit äußert sich in der ungestörten Harmonie unseres klaren Innenlebens. Mensch kann der reden. Er könnte es auch bei uns zum Häuptling bringen. Wenn ich so Ihr Zimmer betrachte, Dr. Grauer Wolf, muss ich feststellen, dass auch Sie unsere Bequemlichkeit lieben. Sie haben elektrische Heizung, Kühlschrank, eine kleine Bibliothek, einen Jeep in der Geheimgarage. Ich bin nicht typisch. Wie Sie bereits sagten, gehöre ich beiden Kulturen an. Und dann? Ich bin der Führer meines Volkes und als oberster Medizinmann auch Vertreter der Götter auf Erden. Ein Alleinherrscher muss seine Geheimnisse haben. Magische Attribute der Macht. Es liegt im Interesse des Volkes und der Gesellschaftsordnung. Sehen Sie, ich habe bei euch beim Geschichtsunterricht gut aufgepasst. Alle diese Dinge, an die ich mich gewöhnt habe, sind für mein Volk nicht gut. Deshalb habe ich sie tabuisiert. Ist es etwa gut, dass Ihre Leute nur mit Fellen bedeckt herumlaufen? Dass sie den Boden mit einem hölzernen Hakenpflug bearbeiten, sich den Bären mit einem Steinhammer und bronzenem Messer stellen. Sie könnten doch von uns fast alles beziehen. Mit modernen Waffen ausgerüstet könnten ihre Jäger uns mit teuren Fellen in jeder Menge beliefern. Natürlich könnten wir per Zeitmaschine alles bei euch einkaufen. Wir haben hier einen Bach, wo man fast ohne Mühe Gold schürfen kann. Aber wozu? Ich will damit gar nicht anfangen. Gold ist ein untaugliches Metall, gerade noch für Weiberschmuck gut. Und alle eure Maschinen und Instrumente sind für meine Gurgewalden unnütz. Wir haben auch ohne sie Wild genug und Rinder und Getreide. Ökonomisch gesehen ist unter unseren Bedingungen die menschliche Arbeitskraft die wirtschaftlichste. Gewiss, Ihr Volk kann seine primitivsten Bedürfnisse befriedigen, aber nicht mehr. Die Gurgewalden haben keine anderen Bedürfnisse. Das ist der Kern der Sache. Sagen wir, ich schicke euch Gold und Felle und kaufe moderne Pflüge oder gar Trecker. Dann muss ich euch ein paar Burschen ins plus 20. Jahrhundert in die Schule schicken, damit sie die Maschinen bedienen können. Sie würden dann nicht nur mit neuen Kenntnissen, sondern auch mit neuen Bedürfnissen zurückkommen. Die Gurgewalden würden dann nicht mehr mit dem zufrieden sein, was sie haben. Sie würden in den Zirkulus Viciosus der Befriedigung von Bedürfnissen und der Schaffung neuer Bedürfnisse geraten. In den Teufelskreis, in dem ihr lebt. Und wozu? So können sie noch einige Jahrtausende glücklich bleiben. Glauben Sie wirklich, dass das Glück im primitiven Leben und in der Unwissenheit liegt? Moment, ich muss das Band umdrehen. Tja, ich möchte gern wissen, wer dieser Dr. Grauer Wolf eigentlich ist. Ein heutiger Intellektueller, der einen Wilden spielt, oder ein Wilder, der den Intellektuellen mimt? Ist das nicht dasselbe? Ich sehe da keinen Unterschied. Ich möchte gerne wissen, worüber sich dieser feine Philosoph unterhält, wenn er mit einer Urwaldschönen zusammen ist. Über was reden Sie? Über Preiselbeeren sammeln? Er hat als Häuptling nach Stammessitte 6 Frauen. Ach, es wäre vielleicht ganz schön, ab und zu mit so einem Naturweib zusammen zu sein, mit dem man weder über antiautoritäre Erziehung noch über Hitzinger quatschen muss. So, es geht weiter. Lebt jemand glücklicher als meine Gurgewalden? Sie leben im Wald, am Fluss, haben frische Luft, viel Bewegung, gesunde Kost, einfache Pflichten, Ruhe. Ein Urlaubstraum eines jeden Europäers des 20. Jahrhunderts. Die Arzneien, die ich mitgebracht habe, sind noch fast alle da. Wir haben sie kaum gebraucht. Ich mische sie mit unschädlichen magischen Zutaten und verabreiche mit Zauberformel. Das erhöht die Wirkung der Medizin. Die Heilkraft der Medikamente verbindet sich mit der mystischen Kraft der Ahnen. Ich habe neue Riten zu Ehren des Wassergottes Buligerd eingeführt. 2x täglich waschen. Wir führen keine Kriege, da es weit und breit keine Nachbarn gibt. Für den Notfall sollte zum Beispiel ein Rudel Wölfe im Winter ein Dorf überfallen. Oder sollte meine persönliche Sicherheit bedroht sein, ließ ich mir in der Brünner Waffenfabrik 3 gute 10-schüssige Gewehre anfertigen, als Zauberstäbe getarnt. Meine Dorfmedizinmänner könnten mit ihnen umgehen. Das ist eigentlich alles, was mein Volk von der Zivilisation brauchen kann und was sich mit der Tradition des Stammes vereinbaren lässt. Was die Tradition Ihres Stammes betrifft, ich hätte da eine Frage. Aber wenn Sie es nicht wollen, müssen Sie nicht antworten, Dr. Graf. Ah, ich verstehe. Sie meinen unser Teresa Trancur. Die Zeremonie der Empfängnis des menschlichen Leibes. Nicht wahr? Es ist ein uralter mystischer Brauch unseres Stammes, der seine Auserwähltheit symbolisiert. Er war schon vergessen. Ich habe ihn erneuert. Das seid ganz ihr, zivilisierte Menschen. Eurer humanen Moral ist es wohl zuwider, Menschenfleisch zu verspeisen, nicht wahr? Schlachten darf man, aber essen nicht. Naja, ich könnte es vielleicht bei einer furchtbaren Hungersnot verstehen, aber... Menschenfleisch zu essen, weil man Hunger hat. Solch eine Barbarei kann nur bei euch in dem plus 20. Jahrhundert passieren, nicht bei uns in der Bronzezeit. Jeder Gurgewalde, der so etwas tun würde, würde mit dem Tode bestraft. Mehr noch, sein Leichnam würde nicht verspeist, sondern schmählich in der Erde verscharrt werden. Lassen wir das. Sie können es doch nicht begreifen. Prost. Bitte, nehmen Sie ein Stückchen Fleisch. Danke, ich habe keinen Hunger. Keine Angst. Das ist Wildschweinschinken. Der Ressa Trancur ist die höchste Weihe. Eine Ehrung des Toten, dessen Leib die Leiber seiner Söhne und Brüder stärken darf, dessen Seele zu einem Teil der ihren wird. Für die Lebenden ist der Ressa Trancur die Verbindung zu unseren dahingegangenen Stammesbrüdern. Ein Eid auf die Einheit und Ewigkeit des Volkes und seiner Tradition. Teilnahme an der Teresa Trancur ist die höchste Auszeichnung. Nur mir, dem Führer, gebührt das Recht, das Herz eines mutigen Jägers oder das Hirn eines weisen Greises einzunehmen. Nur die Mitglieder unseres ältesten Rates und die tapfersten Jäger dürfen an der Zeremonie teilnehmen. Dieses Privileg knüpft ein festes Band zwischen den Auserwählten und ihrem Führer. Es macht sie zu Hütern der Stammesgesetze. Jeder Gurgewalde träumt einmal, der Ressa Trancur Bart zu werden. Dr. Grauer, ich muss Ihnen gestehen, Dr. Famuse, für mich persönlich ist die Ressa Trancur jedes Mal eine harte Prüfung. Ich bin doch von der Moral des plus 20. Jahrhunderts verdorben. Mir fehlt das natürliche Empfinden meiner Jäger. Aber ich habe es immer fertiggebracht, meinen Ekel vor dem Menschenfleisch zu überwinden. Das ist meine Pflicht unserem Stamm und seiner Tradition gegenüber. Und zugleich ein Mysterium der Heimkehr zu meinem Volk. Dr. Grauer Wolf, ich bedanke mich für das interessante Gespräch. Sagen Sie, Famuse, waren Sie bei so einem Menschenfressen dabei? Das ist doch alles nur eine Schau. Der alte Bärenpfote, ein Mitglied des Ältestenrates, also ein Teresa Trancurban, hat mir im Umtausch für mein Taschenmesser das Geheimnis dieser Komödie verraten. Und? Die Gurgewalden hätten für keinen Preis Menschenfleisch in den Mund genommen. Wir halten den neuen Ritus für eine verrückte Idee, die der graue Wolf von uns gebracht hat. Übrigens nicht ganz zu Unrecht. So traditionsbewusst kann nur ein studierter Wilder sein. Wir machen bei der Schau mit, weil es eine Auszeichnung bedeutet. Die Zugehörigkeit zur herrschenden Kaste. Es ist auch nicht ganz ungefährlich, sich davor zu drücken. Unser grauer Wolf ist ein strenger Herrscher. Der Ältestenrat lässt junge Bären fangen und füttert sie für diese Festmahle. Alle wissen das und alle tun, als ob sie nichts wissen. Auch der Häuptling weiß es. Übrigens, in den 3 Jahren, seit Grauer Wolf Teresa Tramkur eingeführt hat, ist in den 3 Dörfern der Gurgewalden kein Mann gestorben. Der Menschenarm, den sie alle Vierteljahre beim Teresa Tramkur dem Toten als Opfer darbringen, ist stets ein und derselbe. Er gehörte dem alten Häuptling, der vor 5 Jahren, kurz nach Wolfs Rückkehr aus unserer Zeit, gestorben war. Grauer Wolf hat seinem stellvertretenden Medizinmann befohlen, ihn heimlich auszugraben. Das ist stark. Übrigens, den alten Häuptling, seinen Onkel, hat Grauer Wolf selber mit einer Phenolspritze umgebracht, um seinen Thron zu übernehmen. Man sieht, dass er bei uns fleißig gelernt hat.